Zur Teilnahme am Internationalen Wissenschaftlichen Seminar zum 70. Gründungstag der Kim Il-sung-Universität trafen am 27. September die Delegationen und Delegierten aus Russland, Belgien, China, Frankreich, Polen, Australien, Spanien und Vietnam mit Maschine und Zug in Pyongyang ein.